Am Samstagabend haben die Gäste in der alten Kapelle in Haßbergen Rock und Blues vom Feinsten geboten bekommen. Dort hatten nämlich Sticky Jam um Lukas Schröder, Elias De Lorenzo und Kamil Kieltiker ihren ersten Auftritt mit neuer Besetzung. Wir haben die Jungs jetzt bei uns und stellen ihnen ein paar Fragen. Die wohl wichtigste Frage zuerst: Wie kommt ein Name wie Sticky Jam überhaupt zustande? Wir wollten jetzt nicht einfach irgendwas nehmen, keine Ahnung, was nach billiger Coverband klingt oder so. Deswegen bin ich mit meinem Vater mal irgendwo lang geschlendert und dann haben wir den Begriff aufgeschnappt. Haben wir gesagt, hey, lass das nochmal nehmen. Auch wenn es nicht die coolsten Bedeutungen hat. Wir haben einfach gedacht, wir nehmen den, weil es auch nicht wirklich Projekte gibt, die auch so heißen. Zwei neue Gesichter waren auch am Start. Einer davon ist Schlagzeuger Mitchell Wittig. Du hast aber schon mal mit den Jungs gespielt, richtig? Es war ja eigentlich so, dass ich schon vor 2 Jahren schon dabei war. Also ich bin eigentlich, wenn man das jetzt hier mal so betrachten darf, ein Gründungsmitglied. Aber ich war schon mal dabei, ja. Euer neuer Leadsänger heißt nun Christian Reiß. Wie habt ihr ihn kennengelernt? Eigentlich haben wir ihn relativ zufällig kennengelernt und in unserer Stammkneipe. Irgendwann standen halt so ein paar Leute in der Runde da und er fing auf einmal an zu singen. Und Lukas stand daneben und das gefiel ihm. Und dann haben wir ihn einfach mal eingeladen. Das letzte Mal haben wir euch auf der Radio Mittelweserbühne beim Altstadtfest gesehen. Wie habt ihr euch seitdem verändert und wie fandet ihr daraufhin den Samstagabend? Ich würde sagen, es lief ganz passabel. Was hat sich verändert? Altstadtfest war so mehr oder weniger die letzte andere Besetzung. Wir haben ziemlich viele neue Songs geübt. Das waren, glaube ich, in 2 Sets 27 Songs. Und ja, wir waren alle ein bisschen gespannt, ob das wirklich so klappt. Und ich würde sagen, ja, man hätte es schlechter machen können. Wie ist denn bei euch der Ablauf, wenn ihr sagt, hey, wir wollen ein neues Lied lernen? Wer hat da das letzte Sagen? Ja, jeder versucht zu Hause den Song so gut wie es geht vorzubereiten. Und bei der Probe klappt es sowieso nicht. Aber dann, nein, und dann irgendwie doch. Diesmal haben wir es so gemacht, wir haben uns getroffen bei Lukas. Jeder hat ein paar Songvorschläge mitgebracht, die haben wir uns angehört. Und haben dann gemeinschaftlich entschieden, welche sind machbar, welche wollen wir spielen und welche nicht. Also irgendwo ist es doch auch in der Band immer eine Demokratie. Ja, und klar sind dann auch immer Songs dabei, die dann nicht auf Anhieb funktionieren. Aber das ist ganz normal. Nicht jeder kann alles. Dann werden die halt einfach nicht live gespielt. Nur das braucht halt ein bisschen Vorbereitung, dass sich so herauskristallisiert. Ja, was spielen wir? Wer spielen wir in welchem Set? Wie kommt's bei den Leuten an? Und dafür ist so ein Abend halt total perfekt. Ein gelungener Abend ist vorbei. Wann folgt der nächste Auftritt von Sticky Jam? Dieses Jahr war es erstmal das letzte, weil jetzt auch natürlich ziemlich viel Arbeit da reingesteckt worden ist. Ganz eventuell machen wir vielleicht nochmal ein Weihnachtsding. Das steht aber noch nicht. Auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres, Januar, Februar, dass wir nochmal ein Abend-Cover-Programm im Jazzclub spielen. Das ist ja quasi unser zweites Zuhause, das machen wir nochmal. Dann können auch alle, die nicht so mobil sind und nicht in die Dörfer außenrum kommen, dann auch nochmal zugucken. Dankeschön, Sticky Jam. Wir freuen uns auf den nächsten Auftritt.